liebe Gäste, wir erfreuen euch aufs Beste. Wisst ihr dieses Lied? Guten Abend, Sam. Mr. Draven, Jane. Immer schön, nette Menschen zu sehen. Schniff, schniff, Fisch läuft. Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich habe keine Angst. Wir sind hier, um etwas über Ihren Planeten zu erfahren. Vielleicht können Sie uns dabei helfen. Sam, spiel unser Lied. Nur noch einmal. Aber gern. Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe ist tot, sie ist kein das Brot. Spiel das andere bitte, ja? Du weißt schon. Heute will ich euch mal etwas zeigen, was ihr vielleicht alle schon mal selbst ausprobiert habt. Wenn man eine Flasche nimmt, hält die vor den Mund und bläst vorsichtig drüber, dann kann man damit einen Ton machen. Und gestern drang die Nachricht hinter mir zu mir. Ich weiß nicht, aber es zerriss mich hier. Denn keiner kann mir sagen, wie es geschah. Keiner unserer Leute war noch da. Du lagst ganz gut, das hat man mir gesagt. Warum hab ich dich nie selbst danach gefragt? Du hättest ein großer werden können. Und irgendwie wollte ich dir das nicht gönnen. Und ich wollte noch Abschied nehmen. Das werde ich mir nie vergeben. Mann, wie konntest du von uns gehen? I've been waiting for the night. Scheiße, Dicke hab Atem genug. Für Dicke geht's nicht anzuziehen. Dicke sind zu dick zum Fliehen. Dicke hab schrecklich dicke Beine. Dicke hab ein Doppelkinn. Dicke schwitzen wie die Schweine. Stopfen, fressen, in sich rennen. Und darum bin ich froh, dass ich kein Dicker bin. Denn dick sein ist eine Quälerei. Ich bin froh, dass ich so dünner Hering bin. Denn dünn bedeutet frei zu sein. Die Dicke haben Blähungen. Die Dicke haben einen dicken Po. Und von den ganzen Amphibiten rennen Dicke oft aufs Klo. Die Dicke müssen ständig fasten, damit sie nicht noch dicker werden. Und haben sie endlich 10 Pfund abgenommen. Ja, da kann man es noch niemals sehen. Und darum bin ich froh, dass ich Süße macht dich schick, ich hol dich in 5 Minuten ab. Das Beste ist grad gut genug, denn heute ist der letzte Tag. Du sagst Mama tschüss, ich hab dir Blumen mitgebracht. Draußen blauer Himmel, die Vögel zwitschern im Park. Wollen wir Betten rocken im Ritz, die Präsidenten-Suite nehmen. Bis es qualmt und die Bettpfosten in die Knie gehen. Oder wir nehmen Haufen exquisiter Drogen, heben ab, vielleicht kann von oben schon das Paradies sehen. Letzte Chance für einen Sprung in Acapulco. Ich schreib noch schnell eine Oper, Baby, und stell mich ans Pult. Ho, letzter Akt, ich im Fuck, das Orchester spielt im Takt. Ich dirigier wie besessen, du bist die Königin der Nacht. Lass uns nicht von morgen sprechen, Worte können uns nicht retten. Bald ist alles egal, wir können die Sorgen vergessen. Lass uns tonnenweise Torte fressen, Champagner-Sorten testen und versuchen, die Sterne mit Sektkorken zu treffen. Woo! Der Himmel über mir. Wellenreiter, sag wie jede Tier. Höchstens an zweiter oder dritter, war mieses Lebens Nummer 4. Löwst du pausenlos der Trends, wie der Komparse hingerher. Er startet mich Hüden, und zwar schwer. Wie ihr Wetterfähnchen, drehst du dich im Wind. Wo er der JP des Tyrian, Hauptsache es ist der neueste Wind. Von dir selbst, Beat, komm mir übrig, nur das war dann gesagt. Fährst du ab als Beute in Schublad. Das hat die Welt noch nicht gesehen, trotzdem ist Liebe wunderschön. Ist unsichtbar und trotzdem da, Freude und Leid das ganze Jahr, man nimmt das Leben sonst nicht wahr. Denn mit dem Herz sind wir meist blind. Wer von uns ist schon wie ein Kind? Offen für alles wie der Wind, der doch dem Meer den Regen bringt. Der ist so frei und doch gewillt, yeah. Indem man sich nach warmen Tagen sehnt. Oder lässt sich ein Wunsch nicht mehr schlafen, weil du glaubst, dass er sich niemals erfüllt. Wünsch ich nicht auf einen anderen Stern, denn das Glück ist manchmal gar nicht so fern. Träum dich mit Schritt für Schritt, nehm dich auf ne Reise mit, denn zum Träumen ist es niemals zu spät. Das ist dein Tag, und weil ich dich mag, halt dich die Sonne. Von einer besseren Welt. Fang dir an aufzuräumen, bau sie auf, wie sie dir gefällt. Bitte hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt. Fang dir an aufzuräumen, bau sie auf, wie sie dir gefällt. This is how it should be done. Du bist keine Schönheit. Vor Arbeit ganz grau. Lieb dich ohne Schminke. Bist ne ehrliche Haut. Leider total verbaut. Aber gerade das macht dich aus. Du hast einen Pulsschlag aus Stahl. Man hört ihn laut in der Nacht. Bist einfach zu bescheiden. Dein Grubengold hat uns wieder hochgeholt. Du Blume im Revier. Worum ich komm aus dir? Worum ich häng an dir? Jenny war so niedlich, als sie 6 war. Doch dann bekam Mama ihre kleine Schwester. Jetzt war sie nicht mehr der Mittelpunkt, sie stand hinten an. Und dann mit 12 fing sie hemmungslos zu trinken an. Das war sowas wie ein Hilfeschrei, den keiner hört. Bei jedem Schluck hat sie gedacht, bitte Mama, sei empört. Doch Mama war nur selten da, keiner hat aufgepasst. Papa hat lieber mit Kollegen einen drauf gemacht. Jenny war draußen mit der Clique, hier war sie beliebt. Hier wird man verstanden, wenn man auf zu Hause Krise schiebt. Sie ging mit 13 auf Partys ab 18. Schminken wie eine Nutte und dann rein in das Nachtleben. Ecstasy, Kokain, ficken auf'm Weiberklo. Flatrates auf'm 56 Tequila-Shots, einfach so. Wie viel mehr kann dieses Mädchen vertragen? Und ich sag, Kinder, kommt, wir müssen den Eltern was sagen. Und das geht, hey! Ohne dich. hast mich lang nicht mehr so angesehen. Hast mir lang nichts mehr erzählt. Unsere Fotos hast du abgenommen, weil dir irgendetwas fehlt. Du rufst mich an und sagst, du weißt nicht mehr. Weißt nicht mehr, was dich berührt. Die letzten Jahre haben dich aufgewühlt und dich nur noch mehr verwirrt. Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich lass dich nicht. Halt dich an mir fest, weil das alles ist, was bleibt. Halt dich an mir fest, weil das alles ist, was bleibt. Einer von zwei liebt immer etwas mehr. Einer von zwei schaut immer hinterher. Einer von zwei fühlt sich schwer wie Blei. Und der andere von zwei hat einen Stein im Schuh. Einer von zwei traut sich nicht so viel zu. Einer von zwei versucht's gar nicht erst. Und der andere ist die Welt, die mir gefällt. Wie aus dem Katalog bestellt, bevor das Datum verfällt, hab ich dich schnell mal abgezockt und um die Kohle geprellt. Es ist geil, ein Arschloch zu sein. Es ist geil, so richtig dreckig und gemein. Wenn du ein Schwein bist, gehört dir alles allein. Es ist geil, ein Arschloch zu sein. Es ist geil, ein Arschloch zu sein. Es ist geil, so richtig dreckig und gemein. Wenn du ein Schwein bist, gehört dir alles allein. Es ist geil. Ich hocke in meinem Bunker, mitten in Berlin. Ich habe Blausäurekapseln und genug Benzin. Die Luftwaffe ist futsch, die Marine, das Heer, der Zweite Weltkrieg macht keinen Spaß mehr. Kapitulationen, da halte ich nichts davon. Ich habe über mir 3 Meter Stahlbeton. Kapitulationen, nö, mir bleibt doch Blondie und ne Flasche schon drin. Adolf, du alte Nazi-Sau, kapitulier doch. Nein. Endlich, Adolf. Das habt ihr euch so gedacht, dass ich kapituliere. Adolf, du alte Nazi-Sau, kapituliere doch. Ich kapituliere niemals. Adolf, du Sau. Gib mir was zu trinken, ich habe Durst. Ich kann den ganzen Weg allein und bin zu Fuß. Jeden einzelnen Schritt, Meter für Meter. draußen, ganz weit weg von hier. Ich bin durch das Meer geschwommen, hab von Wasser und Salz gelebt, um hierher zu kommen und dich endlich zu sehen. Ich war in jeder Wüste, die man sich denken kann, war fast dran aufzugeben, ständig weiterzuziehen. Morgen Glück hast du auch. Ich glaube, alles hier ist gut durchdacht. Sagst, du hättest drüber nachgedacht und würdest alles jetzt verstehen und dass es für dich keinen Sinn mehr macht. Du fragst, wo wir uns denn mal wiedersehen, vielleicht in irgendeinem Café. Es wäre für dich an der Zeit zu gehen. Und dann schaust du mir in mein Gesicht und sagst, ich hoffe, ich verletz dich nicht. Pack deine Sachen ein und raus. Du bist hier jetzt nicht mehr zu Haus. Und scheiß auf Freunde bleiben. Pack deine Sachen ein und raus. Du bist hier jetzt nicht mehr zu Haus. Und scheiß auf Freunde bleiben. Tausend Frauen, doch nicht ein. alleine mit Augen wie diese. Die Welt ist hart, aber du gibst mir Vertrauen in die Liebe. Und ich weiß noch genau, ich hab Life Force gefragt, Mike, wer ist diese Frau? Dann hat Life Force gesagt, sie ist neu in der Stadt, sie ist leider schon vergeben. Doch ich hab dich gesehen und konnte nicht ohne dich leben. Hör dir die Liebe aus den Fersen nicht. Es ist kein Märchen, es war Liebe auf den ersten Blick. Du bist mein Mädchen, bis zu deiner Entscheidung waren es schwere Wochen. Aber jedes neue Treffen hab ich mehr genossen. Bis wir uns küssten und liebten, so heiß und so deep. Unsere Liebe wurde prophezeit in den Hieroglyphen. Als du das erste Mal gesagt hast, du liebst mich, konnte ich mir vorstellen, wie das Paradies ist. Egal was für eine Frau, was für Hüften, was für Beine. Ladies, keine Chance, es ist dies oder keine. Die eine oder keine. Für keine andere Frau ging ich lieber in den Bau. Und keine andere Frau trau ich mehr über den Weg. Es gibt keine andere Frau, mit der ich mich lieber schlafen leg. Die eine oder keine. Für keine andere Frau ging ich lieber in den Bau. Und keine andere Frau trau ich mehr über den Weg. Es gibt keine andere Frau, mit der ich mich lieber schlafen leg. Wir machen das klar. im Jahr kamst du durch diese Tür und auf einmal war es da, das zärtliche Gefühl. Eine Ameisenarmee rannte über meine Haut, deine Gesten und dein Lachen waren mir irgendwie vertraut. Mal bist du mir ganz nah, mal bist du auf der Flucht, mal steh ich auf dem Berg, mal fall ich in die Schlucht. Ich hab dir so viel zu sagen und wenn du dann vor mir stehst, find ich alles so daneben, doch ich hoffe du verstehst. Sie sind die zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wir uns? Fliegt ja fast vom Rad. Es gibt im Leben viele Zeiten, das hier sind die guten. Ich schnapp mir meinen Schnorchel und spring rückwärts in die Fluten. Wir hängen auf der Insel rum, von früh bis spät. Wir träumen und wir tauchen, bis die Sonne untergeht. Wir gehen mit Sand ihn schon und Salz auf der Haut. Und Wind in den Haaren nach Haus. I know and you know what to do. Fang du jetzt bloß nicht an zu weinen. Du spielst doch sonst so einen harten Mann. Weicher Explosion, Sonnenaufgang und Untergang. Schminke. Kiss braucht viermal Schminke. Tonic braucht Gin. Wie wär ein Leben ohne Sinn? Wie ein leeres Paket. Wie ein Rad, das sich nicht dreht. So als ob anstatt nem Sturm nur ein leichter Wind weht. So bin ich ohne dich. Du hältst mich. Mir fehlt nichts. Lass mich nie mehr los. Lass mich. Verzehr mich nach dir. Hast du recht, was läuft hier eigentlich? Ich ist ich ist ich ist ich. Es tut gut, es ist okay. Zu cool, wenn ich euch seh. Wir vier und wir nicht. Ich und ich und ich und ich. Es tut gut, es ist okay. Zu cool, wenn ich euch seh. Wir vier und wir nicht. Ich und ich und ich und ich. Ich kann in 3 Sekunden die Welt erobern. Himmel stürmen und in mir wohnen. 2 Sekunden Frieden stiften, Liebe machen und Feind vergiften. In 1 Sekunde Schlösser bauen, 2 Tage einziehen und alles kaputt hauen. Alles Geld der Welt verbrennen und heute Zukunft kennen. Und das ist alles. Als wenn du fliegst. Meine Blicke wandern vom Backe. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich bleiben. Mein Quadrizeps dehnen und dann richtig abgehen. Gib mir Vibration, ich will dein Zittern sehen. Ey, stopp. Wofür wirst du bezahlt? DJ, dreh die Platte rückwärts, spiel den Shit nochmal. Nicht mein Problem. Schon Kinder werden kriminell. Entfielen Bomben auf die Welt ist leer. Nicht mein Problem. Ehren macht Millionen Profit. Nicht mein Problem. Und schickt die Kündigung gleich mit. Nicht mein Problem. Der Boss macht Urlaub auf Hawaii. Während die BVB hier streikt. Das ist mir viel zu unbequem. Überhaupt nicht. manchmal einfach nicht mehr weiß, wofür. Ich hätte gern Sex zu dritt, das weißt du. Das heißt nicht, dass du mir nicht reichst. eines sofort klar. Sie ist nicht so, wie die anderen sind. Und wo sie ist, weht ein anderer Wind. Ich ging auf sie zu und ich sagte zu ihr: Ich such dich schon seit Jahren. Geld eine König Show geliefert.